Briefwechsel zwischen Schiller und Goethe, Teil 6, 619 an Schiller. Leider muss ich durch dieses Blatt anzeigen, dass ich noch nicht kommen kann. Durchlaucht der Herzog Glauben, dass meine Gegenwart beim Schlossbau nützlich sein könne, und ich habe diesen Glauben auch ohne eigne Überzeugung zu verehren. Daneben gibt es denn freilich so mancherlei zu tun und zu besorgen, dass die Zeit, wo nicht angewendet, doch wenigstens verwendet werden kann. Ich trinke meine Portion Pyrmonter Brunnen und tue übrigens, was so vorkommt. Möge Ihnen die Muse günstiger sein, damit ich, wenn ich früher oder später komme, Ihre Arbeit brav vorgerückt finde. Lassen Sie mich bald von sich hören, damit ich angefrischt werde, mich wenigstens schriftlich mit Ihnen zu unterhalten, wozu ich heute weder Stoff noch Stimmung finde. Leben Sie recht wohl und grüßen Sie Ihre liebe Frau. Weimar am 9. Juli 1799. G.